Der größte Wurf der Weltfreimaurerei war die Einkreisung Deutschlands und der Erste Weltkrieg. Einer der größten Kriegshetzer war der Hochgrad-Freimaurer König Eduard VII. Von England. Betonen es doch die amerikanischen und englischen Freimaurerzeitungen selbst immer wieder aufs Neue, dass der Weltkrieg ihr Krieg gewesen sei, in welchem der Entscheidungskampf für die freimaurerischen Ideale, die jüdischen Weltziele, ausgefochten wurde. Die Freimaurerei war es, die in jüdischem Auftrag den Vernichtungskrieg seit Jahren heraufbeschwor, den Thronfolgermord inszenierte, dem Kriege seine ungeheure Ausdehnung gab und jeden Versuch einer friedlichen Beilegung in verbrecherischer Weise niederschlug. Alle verantwortlichen Staatsmänner waren Freimaurer. Dahinter stand hohnlachend der ewige Jude. Das Schanddiktat von Versailles ist nicht etwa nur das Ergebnis von Verhandlungen der Staatsmänner, sondern die Ausführung eines Logenbeschlusses, der mitten im Kriege am 30. Juni 1917 in Paris gefasst wurde. Durch das lähmende Gift des Pazifismus haben die Freimaurer Deutschlands auch während des Krieges die Kraft des deutschen Volkes geschwächt und entscheidend dazu beigetragen, dass das Reich im November 1918 zusammenbrach. Die Freimaurerei hat in Deutschland durch ihre Vertreter Ebert, Scheidemann, Kurt Eisner, Liebknecht, Rathenau, der Hochgrad-Freimaurer war, die Revolte von 1918 inszeniert und das deutsche Volk in maßloses Elend geführt. Sie hat vor allem den Nationalsozialismus bekämpft und ihr ist es zu verdanken, dass die nationalsozialistische Bewegung mit ihrem Kampfe einen so schweren Stand hatte. Der Staat Adolf Hitlers zerschlug die Freimaurerei in der Erkenntnis, dass es sich bei ihr um einen gefährlichen jüdischen Weltorden handelt. Die Freimaurerei existiert heute mehr denn je in allen Feindstaaten. Sie ist eine dem Weltjudentum vollkommen hörige internationale Organisation mit dem politischen Ziel, den Weltstaat zu errichten. Alle Logen der Welt unterstehen irgendwie der zentralen jüdischen Führung. Keine Loge kann hiervon ausgenommen werden. Die Freimaurerei ist deshalb so außerordentlich gefährlich, weil das Judentum mit ihr die beste Möglichkeit der Tarnung ihres völkerzerstörenden Wirkens und ihrer Weltmachtziele hat. Die Schöpfer des Marxismus und Bolschewismus, Marx, Lenin, Trotzki, waren Freimaurer. Heute sind fast alle Staatsoberhäupter und Mitglieder der Regierungen der Feindmächte Freimaurer und meistens Hochgrad-Freimaurer. Churchill, Eden, der König von England, Hochgrad-Freimaurer. Roosevelt, Hochgrad-Freimaurer. Ebenso alle Staatsoberhäupter der südamerikanischen Republiken, außer Argentinien. Man kann die Politik der Feindmächte nur verstehen, wenn man sich immer wieder vergegenwärtigt, dass das Weltjudentum, vertreten durch die Freimaurerei, die treibende Kraft ist. Der italienische König und der Verrätergeneral waren Freimaurer. Die Wege der Freimaurer waren immer schlüpfrig, von Blut und Grauen erfüllt. In die Abermillionen gehen die Todesopfer, die von der Weltfreimaurerei durch Revolutionen hingemordet wurden. Zahlreich sind die Morde an politischen Gegnern und herrschenden Fürsten und eigenen Brüdern. Die Verlogenheit des Judentums und der Freimaurerei kann sich in nichts besser zeigen als in der Tatsache, dass nach unten in der Johannesloge das demokratische Prinzip gepredigt und auch durchgeführt wird, während im Supreme Council, dem obersten Rat, das autoritäre Prinzip, also das Führungsprinzip, gilt, weil die Spitzen der Freimaurer ganz genau wissen, dass die demokratischen Prinzipien unweigerlich zum Verfall führen. Eine verlogenere und gefährlichere Organisation hat die Weltgeschichte jedenfalls noch nicht kennengelernt. Aus Westdeutsches Freimaurermuseum, Dr. A. Fuchs, enthüllte Weltfreimaurerei, Sonderdruck aus der Aufbau. Statistische Angaben über die Weltfreimaurerei und ihre Organisationen. Deutschland. In Deutschland war die Zahl der Logenmitglieder schon vor 1933 in ständigem Sinken begriffen. 1928 80.185, 1930 78.423, 1932 75.328. Die Auswirkung des völkischen Kampfes gegen die Freimaurerei tritt hier anschaulich hervor. Frankreich. In Frankreich dagegen ist zunächst ein Ansteigen der Mitgliederzahlen festzustellen. 1928 40.760, 1930 47.100, 1932 49.200 und dann zwischen 1932 und 1940 ein plötzliches Absinken auf 43.034. England. In England dagegen zeigt sich ein ständiges Ansteigen sowohl der Zahl der Logen als auch der Mitglieder. 1928 270.000, 1930 310.000, 1932 350.000, 1940 400.000. Vereinigte Staaten. Zum Schluss noch ein Blick auf Amerika, das 1932 3.074.261 Logenmitglieder zählte. Siebentens, was ist der Liberalismus? Der seelische Zwang, der von Rom ausging, fand seine Reaktion nicht nur in der Reformation, sondern auch in einer freigeistigen Ideenrichtung, die sich gegen den überspitzten kirchlichen Autoritätsgedanken auflehnte. Besonders die Aufklärung seit etwa 1700, ursprünglich eine germanisch-europäisch begründete Geistesbewegung, war der Ausdruck dieser neuen Epoche. In überaus raffinierter Weise bemächtigte sich der Jude dieser Gedankenwelt und übertrug sie auf das politische Gebiet. Es entstand der moderne Liberalismus. Gleichzeitig nutzte der Jude auch die in England unter dem Zeichen der Freigeisterei entstandene Freimaurerei für seine politischen Ziele aus. In geschickter und getarnter Form baute er die Logenbewegung zur Trägerin seiner politischen Ideen aus. Die erste sichtbare Auswirkung fand das zerstörende Wirken des Liberalismus mit Hilfe der Freimaurerei in der Französischen Revolution mit den Schlagworten Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Das Wesentliche der Lehre war, der Menschheit wurde als erstrebenswertes Ziel die Menschheitsverbrüderung und eine Weltrepublik vorgegaukelt, aus der irrenführenden Lehre heraus, dass alle Menschen gleich seien. Der Bluts- und Rassegedanke wurde geleugnet. Die Folge war eine allmählich sich fortsetzende Zerkreuzung des noch hochwertigen Blutes unseres Volkes mit fremdem, minderwertigem Blut. Der germanischen Auffassung von der Gemeinschaft, der Gemeinschaftsethik, wurde die Idee gegenübergestellt, dass im Vordergrund allen Lebens die Sorge um das Ich, das Individuum, den Einzelmenschen zu stehen habe, individualistisches Prinzip genannt. Dem germanischen Idealismus trat der jüdische Materialismus, das heißt den Charakterwerten, das Gold und Kapital gegenüber.